Deutschland begeht jetzt das Fest der Kunst. Der Kunst, die aus der nationalsozialistischen Weltanschauung herauswachsen wird. Für uns Kunstschaffende ist dieser Tag eine stille Feier der Heimkehr. Wir kehren zurück zum Volk, glühend in einer tief innerlichen Einkehr zum Urquell aller Kunst, zu Blut und Boden. Es kann kein Dichter, kein Bildhauer, kein Maler tieferes sagen, mehr geben als Adolf Hitler. Ein ganzes Zeitalter der Kunst wird von der Strenge und Schönheit seiner Gedanken immer neuen, nicht auszuschöpfenden Ansporn empfangen, nehmen müssen oder zerfallen. So wird dieses Bekenntnis zur Kunst ein Bekenntnis zu Adolf Hitler. Denn er ist Deutschland. Und die Waffen dieses neuen Deutschland werden sein der Spaten und die Kunst.